Walter Daré, Präsident der Reichsführergemeinschaft des Deutschen Bauernbundes. Herr Reichspräsident, meine Herren Minister, sehr verehrte Mitglieder der Internationalen Agrarkommission, Männer und Frauen des deutschen Landstandes. Es ist mir eine ganz besondere Freude, im Namen des geeinten deutschen Bauernstandes die 39. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft zu begrüßen. Es sei mir vergönnt, an dieser Stelle in wenigen Worten darzulegen, dass die Arbeit, die hinter uns liegt, nämlich den deutschen Bauernstand zu einen und das Gedankenwerk des Gründers der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Max Eitz, zusammengehören. Wenn man sich in das Werk von Max Eitz im Strom unserer Zeit vertieft, dann stellt man mit Erstaunen fest, wie dieser Kopf, der aus dem bäuerlich bedingten Schwaben stammte, in der Welt mit klaren Blicken die Zusammenhänge von Nationalwirtschaft und die Utopien der Internationalen erkannte. Max Eitz, der in seiner Jugend die ganze vormärzliche Zeit der Demokratie in Württemberg erlebt hatte, ging hinaus in die Welt im Glauben, dass von der Demokratie die Rettung der Völker käme. Und dann, als er in demokratisch regierten Ländern das praktische Ergebnis der Demokratie erkannte, da schreibt er in seinen Briefen: Demokratie ist nichts anderes als diejenige Staatsform, die einer Plutokratie, das heißt einer reinen Geldherrschaft, die Möglichkeit bietet, die Völker um den Ertrag ihrer Arbeit zu prellen. Das schrieb ein Max Eitz schon vor 75 Jahren. Und dann hat das Schicksal diesen Mann in der ganzen Welt herumkommen lassen. Es hat ihn nach Afrika gebracht und nach Asien, nach Europa und nach Amerika, in die Tropen Brasiliens so gut wie in die Steppen Russlands. Und er hat überall der Scholle gedient in seiner Art. Und er hat daraus eine grundlegende Erkenntnis für sein Leben mitgenommen. Die Erkenntnis nämlich, dass es keine Weltwirtschaft geben kann, die nicht die Nationalwirtschaft zur Voraussetzung hätte. Er erkannte, dass der Bauer die Grundlage aller Nationalwirtschaft ist, und er erkannte im Weiteren, dass nur über die Hebung des Bauernstandes es möglich sein würde, zu einer Befriedigung der Völker zu kommen. Und als er dann später in England die große Bedeutung der englischen Wanderausstellung der englischen Landwirtschaft erkennen lernte, und als er dort sah, wie diese Ausstellungen dazu dienten, das Standesbewusstsein des englischen Landwirts zu heben, da reifte in diesem Manne der Entschluss, seinen Länder- und Parteien zerrissenes Vaterland dadurch zu dienen, dass er sich daran machte, etwas Ähnliches zu schaffen. Und er ließ alle Ehren, er ließ alles hinter sich, begab sich nach Bonn und fing von dort aus an, unermüdlich an dem Gedanken zu werben, irgendetwas zu schaffen, was dem ganzen deutschen Bauernstand zugute kam. Jahrelang hat er sich bemüht. Jahrelang ist es ihm gegangen, wie es allen Deutschen noch gegangen ist, die neue Gedanken auszusprechen wagten. Er wurde verlacht, man nahm ihn nicht ernst, aber dann kam doch der Augenblick, wo weitsehende Männer sein Wollen als ehrlich erkannten und nun mit ihm anfingen, das zu gründen, was wir heute als herrliches Ergebnis vor uns sehen. Aber es ist mir ein Bedürfnis, bei dieser Gelegenheit ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Max Alt durchaus die ständische Einheit des Bauern wollte und dass er lediglich, um die Zerklüftung zu überwinden, sich einmal darauf beschränkte, sich in den Ausstellungen nur das Wirtschaftliche zu Wort kommen zu lassen. Es ist nicht Max Alt, der sich ausschließlich auf die Wirtschaft beschränkte, sondern ihm war die Beschränkung auf die Wirtschaft nur Mittel zum Zweck, um die Einigung des deutschen Bauernstandes vorzubereiten. Wenn eine liberale Entwicklung, die dem Handel und der Wirtschaft unnötig den Vorrang einräumte, dies vergaß, so trifft die Schuld bestimmt nicht Max Alt. Aber wir heute, die wir im Auftrage des geeinten deutschen Bauerntums zu Ihnen sprechen, wir können voll Freude sagen, dass wir letzten Endes das vollbracht haben, was Max Alt von Anfang an vor Augen schwebte. Und es mag uns daher ein Symbol, aber auch eine Mahnung zu sein. Und ich glaube, ich spreche auch hier im Namen unseres hochverehrten Herrn Reichspräsidenten, des Generalfeldmarschalls des Weltkrieges, wenn ich diese Stunde zu einem eindeutigen Bekenntnis der Einheit benutze und Ihnen allen zurufe, lassen Sie, was hinter uns an Parteizerklüftung gewesen ist, vorbei. Handeln Sie im Geiste Max Alt, handeln Sie im Geiste unseres hochverehrten Herrn Reichspräsidenten und bekennen Sie sich zur Einigkeit des deutschen Bauerntums, wie ich mich hier mit in aller Öffentlichkeit dazu bekenne. Und lassen Sie mich zum Schluss nur ein paar Worte noch richten an die Städter, die heute als Gäste unter uns weilen. Wenn Sie durch diese herrliche Ausstellung gehen, wenn Sie die Ergebnisse der Arbeit und des Fleißes des deutschen Bauern sehen, dann mag vielleicht bei Ihnen der Gedanke aufkommen, dass es doch nicht so schlimm um die Not des deutschen Bauernstandes gestellt sein kann. Aber ich versichere Sie, die Not, sie ist ungeheuer. Wenn aber trotzdem das deutsche Bauerntum es fertiggebracht hat, zu diesen Spitzenleistungen zu kommen, dann wollen Sie, meine lieben Städter, darin den Willen des Bauern sehen, am Ganzen mitzuarbeiten. Und ich weiß, dass diese Spitzenleistungen zum Teil nur unter großen wirtschaftlichen Opfern des Bauernstandes vollbracht werden. Ich weiß, dass die Regierung dies klar erkannt hat. Ich weiß auch, und das ist ein Wort an die Städter, denn es ist immer von der Seite uns immer wieder vorgeworfen, dass die Kaufkraft der städtischen Massen, von der wir Landwirte ja letzten Endes leben sollen, gründlich zerstört worden ist. Und ich weiß, dass unsere Reichsregierung hier vor einem ganz besonders schweren Problem steht. Aber ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich bekunden, dass ich das felsenfeste Vertrauen zur Regierung habe, dass sich trotz dieser beiden großen Schwierigkeiten der mangelnden Preise und der vernichteten Kaufkraft der städtischen Bevölkerung doch den Mittelweg finden wird, der den Bauern gibt, was des Bauern ist, und es ihnen ermöglicht, seine Aufgabe am gesamten deutschen Volke zu vollbringen, ohne den Städter unnötig zu belasten. In diesem Sinne schließe ich heute mit einem herzlichen Glück auf.